Ich breche dich noch in der Feinde und komme zum Kämpfen alleine. Seit meiner Jugend hab ich es trainiert. Abgerichtet bin ich wie ein Tier. Universal Soldier and I'm ready for war. You step into the danger zone if you enter my atmosphere. Ich breche dich noch in der Feinde und komme zum Kämpfen alleine. Seit meiner Jugend hab ich es trainiert. Abgerichtet bin ich wie ein Tier. Universal Soldier and I'm ready for war. You step into the danger zone if you enter my atmosphere. Ich kühle den Körper im Eis, denn die Temperatur, sie läuft heiß. Und keiner der Menschen, der weiß, was es bedeutet, gezüchtet zu sein. Nur für einen einzigen Zweck, die Vernichtung des Gegners perfekt. Eine unendliche Quelle an Energie, die sich im Körper versteckt. Ich trainiere den Willen zu töten, Muskeln und Fleisch und die Sehnen. Sie wachsen, wenn sich der Kampf nähert und Kräfte, sie steigen dann stetig. Ich nehme den Auftrag entgegen, das Ziel liegt in einer verlassenen Gegend und keiner von ihnen soll es überleben. Ich habe die Tasche gepackt, voll bis zum Rand, mit ausreichender Munition. 7,62er Kaliber Geschosse für dieses goldene Sturmgewehr. Das im Kofferraum des Wackens wartet von mir, eingesetzt zu werden. Menschen, sie sterben im Feuer der Waffe und können nicht entkommen vor Angst in der Starre, die sie in Bewegungsunfähigkeit lässt. Das Glück hat euch alle verlassen. Ich schieße in Mengen der Massen, um keinen von euch am Leben zu lassen. Jede Kugel trifft in einen Körper durch den universellen Soldat. Ein Monster in Menschengestalt hinterlassen durch löchernde Leichen blutiger Fahrt. Ich breche dich noch in der Feinde und komme zum Kämpfen alleine. Seit meiner Jugend hab ich es trainiert. Abgerichtet bin ich wie ein Tier. Universal Soldier and I'm ready for war. You step into the danger zone if you enter my atmosphere. Ich breche dich noch in der Feinde und komme zum Kämpfen alleine. Seit meiner Jugend hab ich es trainiert. Abgerichtet bin ich wie ein Tier. Universal Soldier and I'm ready for war. You step into the danger zone if you enter my atmosphere.